werden trotzdem gekämpft, gläubigen Herzens, ohne das dem Einzelnen genau zu wissen, dass es nun so kommen wird, dass es zu ihren Lebzeiten so kommen wird. Das alles aber hat von diesem 8. und 9. November 1923 seinen Ausgang genommen. Und deshalb feiern wir die Erinnerung an diese Männer in besonderer Ergriffenheit. Heute mehr noch als damals. Denn sie alle haben zugleich auch die starken Herzen getragen des Zusammenbruchs vom Jahr 1918-19. Aus in ihnen hat das gefressen und auch in ihnen hat das immer gewühlt. Wie oft sind wir beisammen gesessen? Das würde das deutsche Volk für alle Zeit mit einer Schande belasten. Das werden wir beseitigen aus unserer Geschichte. Deutschland zu berichten. Sie werden die Ehre. Unser deutsches Volk siegt!